Stunden ohne Entourage. Kanackenrollen stehen Schlange wie vom Konsulat. Alles, was nicht von der Platte kommt, ein Störlaut. Ich bin jenseits von Burnout. Muss mir anhören, dass ich ein verwöhnter Bengel wär. Nur ein Typ mit bisschen Glück, der nichts kann wie Markus Schenkenberg. Ich hatte seit 3 Tagen nicht die Augen zu. Manchmal bereu ich das hier wie ein Urlaubstattoo. Man sagt, ich red zu wenig vor den Kameras. Was willst du hören? Ich leb seit 2 Jahren à la carte. Egal was ich sag, ihr legt es aus, als wär's ein Höhenflug. Denn ich hab Level übersprungen, als hätte ich ein Lösungsbuch. Yeezys in der Farbe des Rohrzuckers. Sie tun, als wär das alles Science Fiction, George Lucas. Als hätte ich mir eine Plastikwelt aufgebaut. Doch die Scheiße ist so echt, dass ich eine Pause brauch. Qualm in meinem Gesicht, me, myself and I. Bademantel Calvin Kleins. Spiegelbilder in der Panorama-Fensterscheibe. Teddy Pendergrass in Endlosschleife. Qualm in meinem Gesicht, me, myself and I. Bademantel Calvin Kleins. Spiegelbilder in der Panorama-Fensterscheibe. Teddy Pendergrass in Endlosschleife. Yeah. Nehm ne Aspirin aus dem Medizinschrank. Es heißt, ich sei ein arroganter Wichser, so wie Friedmann. Doch selbst nach VIP-Partys, Champagner und G-Funk stand ich 2 Stunden später wieder vor dem Fließband. Von den Jordans sind die Schuhe mit den Stahlkappen. Wie kann ich aus 50 Pfennig eine Mark machen? Und darum wird die Suite zu einem Arbeitslager. Stress ist mir nie anzusehen, als wäre ich der Dalai Lama. Weiß nicht, ob der Tag ein Traum ist oder ob ich tagträum. Ich glaub, ich brauch einen Zug von Last Joint. Und er dreht ihn auf der GQ. Ist nicht lange her, als ich noch 40 Euro Jeans trug. Das ist nur das Prelude. Lebensziel ist Dr. Dre. Rauch, Stein, Grau, wie mein Lieblings-Easy-Colorway. Wach jeden Morgen auf mit 40 neuen Chats auf WhatsApp. Mein Herz sagt, ich muss schlafen und ich hör darauf. Rockset. Qualm in meinem Gesicht, me, myself and I. Bademantel Calvin Kleins. Spiegelbilder in der Panorama-Fensterscheibe. Teddy Pendergrass in Endlosschleife. Qualm in meinem Gesicht, me, myself and I. Bademantel Calvin Kleins. Spiegelbilder in der Panorama-Fensterscheibe. Teddy Pendergrass in Endlosschleife.